Kundgabe 5991. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.7.1954. Begriff der Hölle und ihrer Qualen. Ein verklärter Leib und eine verklärte Seele sind aufgefahren zum Himmel, als ich mein Erlösungswerk vollbracht hatte. Nur was sich restlos vergeistigt hat, das kann in lichtvolle Höhen eingehen, also eingehen in das Himmelreich. Wenn euch Menschen dies verständlich ist, so wird auch euch das zu verstehen möglich sein, dass alles unreif von der Erde Abscheidende auch in der Tiefe bleibt, dass es noch so viel Belastendes tragen muss, das den Flug zur Höhe hindert, dass es im Irdischen festgehalten bleibt und also auch in irdischer Umgebung weilt, wenngleich der Tod seinen Aufenthalt auf der Erde beendet hat. Ihr werdet es verstehen, dass die Seele, das Geistige, die also eingehüllt ist von unreinen Substanzen, von irdischem Verlangen und die noch ganz im materiellen Denken steckt, völlig lichtundurchlässig ist und ihr verfinsterter Zustand kein Zustand der Seligkeit sein kann. Ihr werdet es verstehen, dass das Reich, darin sie weilt, endlos weit entfernt ist von dem Reich, in das ich einging, im verklärten Leib. Und ihr werdet es verstehen, dass jenes Reich die Hölle genannt wird im Gegensatz zum Reiche des Lichtes, das nur höchstselige Wesen birgt. Eine unreife Seele nimmt alle ihre schlechten Eigenschaften und Leidenschaften hinüber in das Totenreich, und sie wird sich ihrem Wesen entsprechend dort austoben wollen. Sie wird die gleichen Leidenschaften entfesseln bei den Seelen, in deren Umgebung sie ist, und es wird daher keine Ruhe und Frieden sein, sondern stets werden Kämpfe entbrennen um die Oberherrschaft, weil diese Wesen immer nur irdische Ziele verfolgen, die auf Erden ihren Lebensinhalt ausmachten. Solche Kämpfe und Streitigkeiten tragen nicht zu ihrer Befreiung bei. Sie verschlimmern sich selbst ihr Los. Sie wüten gegen sich selbst und geraten immer tiefer in Abhängigkeit von dem, in dessen Reich sie weilen. Ihr Innerstes wird zerwühlt von Hass und Neid. Sie entbrennen in Rachsucht und wie ein Feuer lodert in ihnen der Hass auf, der alles vernichten möchte. Und was sie auch tun in ihrer Wut, es befriedigt sie nicht und befreit sie nicht von ihrem Hasszustand. Es ist eine ständige Glut des Hasses in ihnen, ein Feuer der schlechtesten Leidenschaften, ein Brand ohne Ende. Es sei denn, sie nehmen den Rat an von den Wesen, die ihnen zur Hilfeleistung sich nahen, um sie herauszuführen aus der Hölle ihrer eigenen Leidenschaften. Verstehet ihr nun, was die Hölle eigentlich ist? Dass darunter ein Zustand zu verstehen ist, der schlimmer ist wie ein Feuer, weil er nur die zerstörenden Eigenschaften dessen hat, nicht aber nur Läuterungseigenschaften, und dass ein solcher Zustand Ewigkeiten währen kann, weil auch die Bemühungen der hilfswilligen Wesen ohne Erfolg bleiben können bei den Seelen, deren Hüllen noch undurchdringlich sind, und auch die Liebe der helfenden Wesen nicht die Hüllen zu durchdringen vermag. Unzählige Möglichkeiten sind von meiner Liebe den Seelen erschlossen, die von der Erde abscheiden als wenig oder gar nicht ausgereift. Und darum sind auch die Sphären so unterschiedlich, in denen diese Seelen weilen. Von der tiefsten Tiefe bis hinauf zur Höhe sind unzählige Zwischenstufen, je nach der Umhüllung der Seele, wie weit diese undurchlässig ist oder schon schwache Lichtstrahlen auffangen kann. Und doch ist die Hölle das Reich der dämonischen, hassverzerrten und missgestalteten Seelen am dichtesten bevölkert, weil diese Seelen noch völlig materiell gesinnt sind und all ihre Liebe nur dem Reich gilt, das meinem Gegner angehört. Und dieser versteht es wahrlich, die Gier zu entfachen und alle schlechten Triebe und Eigenschaften zu entfalten. Er schürt den Brand an zu höchster Glut, der auch nimmermehr erlöschen wird in seinem Reich, dem zu entfliehen es aber doch möglich ist, mit Hilfe dessen, der stärker ist als er, mit Hilfe Jesu Christi, des göttlichen Erlösers. Ich fuhr zwar hinauf in den Himmel, Aber als Erlöser der Menschen aus Sünde und Tod steige ich auch hinab zur Hölle und bringe Rettung denen, die sich erretten lassen wollen. Denn es gibt auch aus der Hölle einen Weg, der herausführt. Es leuchtet auch in der Hölle das Kreuz Christi auf und kann die Seelen sänftigen. Es kann das Licht des Kreuzes eine Seele so berühren, dass sie des ewigen Kampfes müde sich klammert, an den Rettungsbalken des Kreuzes und ihre tiefe Schuld gestrichen wird, um der erbarmenden Liebe Jesu willen. Es gibt auch aus der Hölle eine Erlösung, denn meine Liebe ist größer als alle Schuld. Amen.